die Geschäfte gehen nicht, kein Mensch hat Geld. Es ist ein Elend auf der Welt. Keine Kredite und keine Kunden. Wie soll Deutschland dabei gesunden Geschäfte machen, hat gar keinen Sinn. Herzlichste Grüße. Wir sitzen hier in Lugano. Heute habe ich wieder welche entlassen. Wissen Sie, eins kann ich gar nicht fassen. Ununterbrochen frage ich mich, wovon leben die Leute eigentlich? Kredite, Aufwertung, Großindustrie, Agrarpolitik? Wo wohnen Sie? Ich im Palast. Alle klagen und alle stöhnen. Keiner kann sich an Frieden gewöhnen. Alle stöhnen und alle klagen und jammern nach alten Dollartagen. Kein Geld in den Bergen, kein Kredit am Strand. Armes Land, armes Land, armes Land, armes Land, armes Land. Armes Land, armes Land, armes Land, oh du armes Land, armes Land, armes Land, armes Land.